Wenn du gehst durch den Sturm, halt dein Kopf stets hoch und im Dunkeln, da sei dir nicht bang, denn am Ende Sturm, goldenen Himmel, siehst du doch, hörst der Lerche singen.